der Straßenbahn gesehen. Unsere Blicke trafen sich im Vorübergehen. Deine Augen raubten mir fast den Verstand. Haben sich mit Nadelstichen in meine Seele gebrannt. Du hast dein Bild in mein Herz tätowiert, wie ein liebes Tattoo, ohne jedes Tabu, dich in mir fixiert. Jetzt steh ich hier und bin allein mit deinem liebes Tattoo und such die Träume dazu, die es nur einmal gibt, wenn man liebt. Wie kann ich dich nur finden? Suche überall nach dir. Du, ich brauche dich. Geht's dir denn so wie mir? Ich kann nicht mehr schlafen, denke nur noch daran. Darum fahr ich täglich mit dieser Straßenbahn. Durch Menschen, such nach einer Spur von dir. Hab dein Bild in meinem Kopf wie ein Souvenir. Deine Augen raubten mir fast den Verstand. Haben sich mit Nadelstichen in meine Seele gebrannt. Du hast dein Bild in mein Herz tätowiert, wie ein liebes Tattoo, ohne jedes Tabu, dich in mir fixiert. Jetzt steh ich hier und bin allein mit deinem liebes Tattoo und such die Träume dazu, die es nur einmal gibt, wenn man liebt. Wie kann ich dich nur finden? Suche überall. Geht's dir denn so?